Reparationen in Gold bezahlen. Ja, das würde man ja gerne machen. Aber dann hätten wir uns zuvor unser Gold nicht wegnehmen dürfen. Wir haben ja keins mehr. Womit eigentlich? Das ist ein müßiges Gerede. Und dann hat man diesen Jalmar-Schacht wieder aktiviert, der ein Berufsbanker war. Ich glaube, der war Chef der Reichsbank, wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall ein Spezialist. Und der hat ganz moderne Vorstellungen gehabt, wie man das umgestalten kann. Und hat schon mal, was auch ganz neu war, hat schon mal die Währung der Reichsmark von der Golddeckung gelöst. Heute haben wir ja auch keine mehr. Aber das ist diesen Leuten damals eingefallen. Und das war natürlich für die Wirtschaftsweisen der Welt, der kapitalistischen Welt, war das eigentlich ganz unverständlich. Also die Wirtschaftsexperten der westlichen Kapitalisten, die haben prophezeit, dass sich die deutsche Wirtschaft jetzt nun bald mal in wilder Inflation auflösen wird. Das kann überhaupt nicht funktionieren, was die da machen wollen. Die haben nichts, die haben kein Gold, die haben keine Devisen. Und das habe ich schon öfter erzählt. Ich habe hier mal einen Kameramann gehabt bei einem Interview und anschließend ist ein bisschen diskutiert worden. Und da ging es auch um das Wirtschaftswunder des Dritten Reiches. Und dann hat er gesagt, ja, naja, das ist natürlich auch alles auf Pump gemacht worden. Das sind so Vorstellungen, die hören sich flüssig an, ja, ja, auf Pump gemacht worden. Ja, habe ich zu dem gesagt, stellt sich doch mal vor, wir beide gehen jetzt darüber auf die Bank und sagen, wir wollen gerne 1 Million haben. Wir haben ein gutes Konzept. Wir brauchen 1 Million. Und dann sagt der Banker, guckt er dann, sag mal, von oben bis unten an. Heutzutage soll er eine Auskunft einholen und dann fragt er doch erstmal wenigstens, bevor er dich rausschmeißt, was haben Sie denn für Sicherheiten? Was haben Sie, da kriegen wir nichts. Der kriegt einen Schreikampf, wenn wir 1 Million kommen, nicht? Mit unserem Kontostand. Und ohne Sicherheiten. Das geht nicht. Eine Bank gibt normalerweise nur Geld, wenn ein Pfand dafür da ist, ein adäquater. Nun kommen wir nicht mit Griechenland, das hat wieder andere Gründe. Das ist es ja. Die haben aus anderen Gründen einem Land Geld gegeben, obwohl sie keinen Pfand dafür hatten und wussten, dass der Pfand gar nicht da ist. Diese Banker und Politiker, die den Griechen das Geld gegeben haben, die müssten sofort abgeholt werden, vor Gericht gestellt werden und müssten abgeurteilt werden und eine langjährige Gefängnisstrafe bekommen, weil sie nämlich deutsches Volksvermögen veruntreut haben, wissentlich. Aus Gründen, die jetzt auch wieder nicht zur Sache stehen, ist vielleicht noch ein anderer Vortrag. So. Also das ist gemacht worden. Und die Deckung, die erstmal gar nicht vorhanden war, das ist auch die einzige Deckung, die wir heute haben. Wir sind ja hoch verschuldet. Wir haben ja auch Geld gekriegt. Und das, was das Vermögen, Staatsvermögen war, das Tafelsilber, das ist ja alles auf Drängen verschleudert worden. Die Reichsbahn ist verschleudert worden und die ganzen Monopole, Streichholzmonopol und so weiter, was wirklich Geld gebracht hat, das ist alles privatisiert und verschleudert worden und jetzt nichts mehr wert, ist sozusagen ruiniert worden. Die Werte, die noch da waren, sind verschleudert worden. Und damals sind aber keine Werte verpfändet worden, wir haben ja keine gehabt. Werte waren da, Industrieanlagen waren ja da. Aber sie haben ja nicht der Regierung gehört, sondern die haben ja den Privatleuten gehört, der komplett gesagt hat, ich würde nicht meine Industrieanlage verpfänden, damit die Regierung ein paar Milliarden kriegt. Also wie haben die das gemacht? Sie haben weit weniger mit Krediten gearbeitet. Und wenn sie mit Krediten gearbeitet haben, dann auch erst zu einem Zeitpunkt, als sie zeigen konnten, dass ihre Wirtschaftsmaschine läuft. So. Und jetzt sage ich es mal so als Überschrift, als Prämisse, eine Zauberformel. Wir haben etwas gemacht, was heute als Pfui gilt. Natürlich mit gutem Grund. Sie haben nämlich dirigistische Maßnahmen angesetzt. Und da hat der Göring, der ja damals, muss ich auch dazu sagen, Göring war einer der Leute, die sozusagen führende, wichtige Gedanken beigesteuert haben. Der war ja auch eine Zeit lang nicht mehr Innenminister, sondern er war auch Wirtschaftsminister. Und der Göring hat geschrieben, eine Rede von am 8. April 1937, da hat er eine Rede gehalten. Und dann hat er gesagt, der Vierjahresplan ist politisch gesehen eine gewaltige Kraftanstrengung des gesamten deutschen Volkes. Das heißt, die haben als erste damals solche wirtschaftlichen Vierjahrespläne aufgestellt. Das hat die DDR dann auch gemacht. Die haben immer wieder Vierjahre- oder Fünfjahrespläne aufgestellt, die dann zu erfüllen waren. Kraftanstrengung des gesamten deutschen Volkes zur Untermauerung und zur Sicherung seiner Freiheit. Es handelt sich darum, eine zu knappe Lebensgrundlage durch Einsatz aller wirtschaftlichen, technischen und geistigen Mittel schnell zu verbreiten. Bis jetzt ist das erst noch Philosophie. Dann, das kann nicht ohne Reibung abgehen, weil ein gewaltiger Neubedarf jetzt schon eine stark beschäftigte Wirtschaft trifft. Das war also schon 37. Da war die Wirtschaft schon stark beschäftigt, nicht, dass jetzt da kein Irrtum aufkommt. Das war nicht ganz am Anfang. Also 37 war die Wirtschaft schon stark beschäftigt. Trotzdem haben sie nochmal 4-Jahresplan aufgelegt und haben nochmal durchorganisiert. Durch das Vorhandensein dieser Schwierigkeiten unterscheidet sich die heutige Lage nicht von mancher, der sich frühere Regierungen gegenüber gesehen haben. Neu ist aber die Art, wie wir an eine solche Aufgabe herangehen. Früher hätte man die erforderliche Mehrerzeugung dem sogenannten freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte überlassen und der Staat hätte sich bestenfalls darauf beschränkt, das Vorhandene zu verteilen. Er hätte im Übrigen auf sogenannte Selbstheilungstendenzen und ihre Auswirkungen in der Zukunft gehofft, in der Gegenwart aber wahrscheinlich durch seine Eingriffe das Auftreten dieser Selbstheilungskräfte womöglich noch gestört. Dieses Verfahren ist steril und liegt uns nicht. Wir sind gewöhnt, die Schwierigkeiten an der Wurzel zu packen und die Gründe für die Nöte selbst zu beseitigen, anstatt an den Symptomen an der Oberfläche herumzukurieren. In unserem Vierjahresplan steht die Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen Gütererzeugung an erster Stelle und diese Steigerung wird mit allen Mitteln des Staates vorangetrieben werden. Bis jetzt immer nur noch politische Parole, aber jetzt kommt es. Nicht so, dass der Staat selbst wirtschaftet, aber so, dass der Staat die unbedingte Führung und Gestaltung hat und nicht auf die Auswirkung der selbsttätigen Wirtschaftsgesetze wartet. Und das ist der Schlüssel, das was ich sage. Man kann das auch mit einem ganz anderen Wort sagen, dann in der Kriegswirtschaft war das ja dann auch zutreffend, das war eine Zwangsbewirtschaftung, auch vorher schon. Das war eine Zwangsbewirtschaftung und wie das dann im Einzelnen funktioniert hat, wenn das von Interesse ist, komme ich auch noch dazu. Das heißt also, die waren sich drüber im Klaren, sie müssen da richtig eingreifen und können da nicht den Unternehmen überlassen, da weiter rumzuwurschteln nach Gutdünken. Wir beschränken uns nicht darauf, nur Wirtschaftsdinge zu verwalten, die Wirtschaft nicht selbst ordnet, sondern wir führen eine planmäßige Wirtschaftslenkung im ganzen Reich und Volk durch. Das heißt, eine Planwirtschaft, aber nicht wie der in der DDR und in der Sowjetunion, zwar ja auch eine Planwirtschaft, aber eine Planwirtschaft mit volkseigenen, staatseigenen Betrieben. Und hier war es eine staatlich gelenkte Planwirtschaft, aber unter Benutzung der vorhandenen privatkapitalistischen Anlagen. Das war das Interessante, für die damalige Zeit ganz richtig. Ob es in der Zukunft richtig ist, ist wieder eine andere Frage. So. Weiterhin sagt er an einer anderen Stelle, auch im Rahmen dieses Vortrages, Göring immer, So kann zur freien Marktwirtschaft im Rahmen demokratischer Regierungssysteme gesagt werden, weil es den Großkapitalisten freisteht, den gesamten Produktionsverlauf sowie auch die Gestaltung der Kalkulation und der Endverbraucherpreise uneingeschränkt nach eigenem Ermessen zu gestalten, ist es der Regierung nicht möglich, in diesem Prozess, mag er auch noch so nachteilig für das Volkswohl sein, etwa planend oder wenigstens korrigierend ordnend einzugreifen. In der kapitalistisch geprägten Demokratie des Westens ist das gesamte politische Geschehen den Interessen der Wirtschaft untergeordnet. Die freie Marktwirtschaft ist das Gegenteil der sozialistischen Planwirtschaft. Im sozialistischen Staat werden die wirtschaftlichen Belange in den Dienst der Politik gestellt. Das haben wir schon gehört. Das haben die Russen auch so rum gemacht. Nur waren sie nicht klug genug. Sie haben sich erst einmal den Ast abgesägt. Wenn sie ihn wenigstens noch so lange benutzt hätten, bis sie eigene Alternativen parallel heranzüchten. Und das muss man auch mal dazu sagen. Unser Grundgesetz verbietet es dem Staat, eigene Industriezweige aufzubauen. Das darf er nicht. Alles privatwirtschaftlich. Und mit welcher Begründung ist ihm das untersagt? Weil man sagt, klingt logisch, der Staat nimmt ja Steuergelder ein. Er nimmt ja das Geld von den freien Unternehmern. Und dann kann er nicht das Geld von den freien Unternehmen nehmen und dann den freien Unternehmern damit Konkurrenzunternehmen züchten und vor die Nase setzen. So, logisch erstmal. Aber praktisch war es eben dann doch, nicht sofort am Anfang, auch anders. Es hat sich eine andere Entwicklung angebahnt. Es gab nämlich dann Wirtschaftsunternehmen, die, soll ich mal sagen, auf die Frage, sind sie nun staatlich gewesen oder nicht, musste man mit Jein antworten. Man hat auf jeden Fall schon Unternehmen ins Leben gerufen, die auch vom Prinzip her, nicht genau von der Sache her, was sie produziert haben, die haben eine andere Palette gehabt, aber vom Prinzip her, Konkurrenz darstellen zu vorhandenen Industriezweigen, nämlich sogenannte SS-Manufakturen. Die SS hat in eigener Regie zum Beispiel die Porzellanmanufaktur Allach ins Leben gerufen und hat dort Porzellan Allach, was heute höchste Preise bringt. Die Manufaktur Allach hat nur Zierporzellan produziert und meistens so Juwelteller mit Hakenkreuz und solche Sachen halt. Oder Arbeitsdienstmannfigur und solche völkischen Dinge. Und da kann man dazu sagen, das war auch nicht schlecht, weil sie nämlich mit dieser ausgefallenen Palette, die ja die anderen Porzellanfabriken nicht bedient haben, denen auch wieder nicht zur Konkurrenz geworden sind. Das war also dadurch, dass sie ein besonderes, unübliches Produkt hatten, sind sie sozusagen den anderen Porzellanfabriken nicht in die Quere gekommen. Muss ich mal von deinem Glas trinken, okay? Und so hat es mehr solche Sachen gegeben und auch Wirtschaftsbetriebe, weil es fehlt euch am besten dann, wenn wir nach 1939 zur Kriegswirtschaft kommen. Die war nun anders. Da ist sozusagen die Zwangsbewirtschaftung noch weiter gegangen. Und wenn ich das sage, Zwangsbewirtschaftung immer von unseren deutschen Industriellen sehr gerne ertrage. Die Konkurrenz war weg, ist beseitigt worden durch die dirigistischen Maßnahmen, die Folgendes bedeuteten. Die bedeuteten zum Beispiel, dass man Importe nur solcher Art zugelassen hat, also nur solche Importe gestattet hat, wenn es ein Produkt war, das von den deutschen Industriellen nicht produziert werden konnte. Wenn es ein Produkt war, was im Inland hergestellt worden konnte, durfte das ausländische Produkt hier in Deutschland nicht eingeführt werden. Und das ist ganz interessant, und heute macht man das nicht. Dann sagt man zum Beispiel, wenn wir jetzt die Einfuhr nach Japan, wenn wir denen nicht mehr gestatten, ihre Autos und Motorräder hierher zu bringen, dann machen die dasselbe, dann nehmen die von uns auch keine Waren ab. Aber das waren Gesichtspunkte, die damals für die Nationalsozialisten keine Rolle spielen. Die hatten ein ganz anderes System. Also ist das sehr genau von staatlichen Instanzen überprüft worden, und die Importvorhaben mussten angemeldet werden, wurden geprüft. Und da hat es in Berlin bestimmte ganz interessante Büros gegeben. Zum Beispiel ein Büro, das die Importe und Exporte geprüft hat. Und wenn jetzt ein Unternehmer gesagt hat, zum Beispiel, hier gibt es ein Beispiel, er braucht 100.000 Schiffsnieten einer besonderen Art, braucht eine Werft und wollte das in Frankreich bestellen, weil die Schiffsnieten in Deutschland um ein paar Pfennige teurer waren, konnten mit ihren Maschinen das nicht so günstig anbieten wie die Franzosen. Dann würde in unserem Wirtschaftsprinzip der Franzose das Geschäft machen, würde man, wenn das billiger ist, dann kauft die Schiffswerft ohne Bedenken in Frankreich und doch nicht in Deutschland. Und das durften sie nicht. Sie wurden dann gezwungen, diese Schiffsnieten, auch wenn sie ein bisschen teurer waren, mussten sie dann einem deutschen Unternehmer abnehmen. Nun kamen dann auch so Zwitterangelegenheiten vor, dass die deutsche Industrie zwar die Schiffsnieten produzieren konnte, aber nicht in der gewünschten erforderlichen Zeit und auch nicht in der Menge. Da konnte jetzt der deutsche Betrieb in der Zeit und Menge und auch noch ein bisschen teurer, da konnte der nochmal 60% liefern. Ja, dann hat seine Kapazität nicht hergegeben. Dann hat diese Überwachungsstelle in Berlin verfügt, 60% muss die Werft bei dem deutschen Unternehmer kaufen und den Rest, den die Deutschen jetzt nicht liefern können, die können dann in Frankreich kaufen. Und mit der Zeit ist natürlich die Kapazität gesteigert worden, sodass man zum Schluss überhaupt nichts mehr von den anderen gebraucht haben. Und da gibt es das berühmte Beispiel, was verbürgt ist, was ich immer mal wieder gerne erzähle. Ein hoher Parteiführer hat sich einen Dienstwagen gekauft. Und dann ist er dann mit schlechtem Gewissen zu seinem Führer gegangen und hat gesagt, mein Führer, ich möchte was mit Ihnen besprechen. Ich habe mir einen Dienstwagen gekauft und ich habe mir einen Ford bestellt. Ist ja kein deutsches Auto. Da hat der Führer gesagt, das macht nichts. Bestellen sich ruhig den Ford. Unsere Autoindustrie kann sowieso den Bedarf, der da ist, momentan nicht erfüllen, nicht decken. Wenn, das können Sie ruhig ein Ami-Auto kaufen. Aber wenn einmal der Tag kommt, dass unsere Autoindustrie den Bedarf decken kann und das verfügbar ist, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie sich ein deutsches Auto kaufen. Dann gibt es keinen Ford mehr. Das war ein ganz anderes Denken, ein ganz anderes Prinzip. Das ist nun schon mal ganz anders gewesen als alles andere. Aber es kam noch mehr dazu. Man hat auch ein weiteres Kommissariat in Berlin eingerichtet. Also man hat auch einmal Kommissariat für Preisbindung. Also da konnte auch nicht der Unternehmer einfach mehr für seine Produkte verlangen, nur weil sie im Moment die Nachfrage stark war und sich gut verkaufen ließ. Das würde ja bei unserem Wirtschaftsdenken sofort erstmal den Verkaufspreis in die Höhe schnellen lassen. Und das durfte er nicht. Er durfte verdienen Und er musste die Kalkulation vorlegen und durfte auch einen guten Gewinn haben, aber dabei blieb es dann. Den Gewinn brauchte er ja, denn er musste ja leben und er musste investieren. Er sollte ja lebensfähig sein. Aber er konnte nicht die Marktsituation ausnutzen. Und da gibt es wiederum einen verbürgten Satz von Adolf, der in einer Ansprache an das deutsche Volk gesagt hat, also ich, die deutschen Arbeiter, ich kann euch nicht versprechen, das war ziemlich am Anfang noch, muss ja mal sehen, also 34, 35 war noch nicht 37, 37 war alles schon bestens in Ordnung. Aber bei den Dingen, die ich jetzt sage, ist es immer geblieben. Er hat gesagt an den deutschen Arbeiter, ich kann euch nicht versprechen, dass die Löhne steigen werden. Ich weiß, ihr habt nicht genug. Aber jetzt in der Zeit kann ich euch nicht versprechen, dass ihr mehr Geld bekommt. Aber eins will ich euch versprechen, nämlich, dass nichts mehr teuer wird. Da sorgen wir dafür. So wie es ist, bleibt es. Und damit hat er mit einem Griff die Lohnpreisschraube abgestellt. Und warum ist unsere heutige Regierung in dem System so stark daran interessiert, dass die Gewerkschaft demonstriert und immer wieder Lohnerhöhungen fordert und dass die Preise immer erhöht werden und das Geld immer verfällt? Warum ist sie so stark daran interessiert? Aus dem einfachen Grunde, weil die Haupteinnahmequelle der Regierung die Lohnsteuer ist. Weil das, was sie eigentlich einsacken sollte, das nehmen ja die ausländischen Investoren mit. Die Haupteinnahmequelle sind die Lohnsteuern. Und wenn der Arbeiter mehr Lohn kriegt, dann muss er mehr Steuern zahlen und die Regierung hat mehr Geld. Könnte man sagen, das ist irgendwie die Tasche gelogen, man könnte es ja so lassen, wie es ist, aber das ist eben nicht so. Ein Budget wird ja immer in Zahlen gerechnet. So und so viel Milliarden Mark oder Euro. Und so und so viel Milliarden ist Minus oder Überschuss. Und da gibt es einen Jahreshaushalt und Jahresetat. Und wenn das nachher nicht gereicht hat zum Schluss hin, und wenn der Bedarf größer ist, und man hat inzwischen die Steuern erhöhen können, dann kommt ja mehr rein. Mehr Wert hat es nicht, immer noch dasselbe, weil man ja, der Wert besteht ja immer nur darin, der Wert eines Euro in einer Mark misst sich ja daran, wie viel ein anderer mir an Gütern dafür geben möchte. Und wenn die, da kann man darauf warten, das dauert ein paar Tage und dann steigen natürlich die Preise auch noch mit, aber die Regierung hat erstmal sehr viel mehr eingenommen und kann ein paar Löcher stopfen. Und da gehören noch ein paar andere Faktoren dazu, aber das ist ein wesentlicher Faktor zum Beispiel. So, dann hat er mit einem, nicht, ich sage mal er, in Wirklichkeit nicht er, sondern seine Experten. Und ich bin neulich auch mal von einer jungen Dame gefragt worden, wer waren denn dann die Experten, wenn es da Adolf nicht war? Die meisten von denen sind anonyme Apparatschiks, Fachleute, die es immer so, die wir nicht kennen. Aber von den fähigen Personen, die Leitfiguren waren, war nicht nur Schacht, Göring, den darf man nicht unterschätzen, ein Pragmatiker, hochintelligent, aber auch solche Leute wie Speer und auch nicht zu vergessen solche Leute wie Dr. Todd mit seiner Organisation Todd. Da können wir ja dann bei der Kriegswirtschaft nochmal, wenn ihr nicht ermüdet, kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Das waren die fähigen Leute, die haben diese Organisationen aus dem Boden gestampft. Nun haben wir folgende Situation. Wir haben eine Industrie, die noch da war. Die Industrie hat Aufträge bekommen, wo wir noch nicht wissen, wo sie das Geld dazu hergenommen haben. Das müssen wir ja auch noch klären. Weil eine Industrie einen Auftrag geben, ist ja ganz schön, aber man muss es auch bezahlen können. Kredit kriegen wir nicht, haben wir auch schon erörtert. Nun haben sie verschiedene Möglichkeiten gehabt, entweder den Handel zu organisieren, einen Teil des Handels überhaupt ohne Geld und einen anderen Teil wieder auf eine andere Hand. Erstmal den ohne Geld. Das war vorher nicht üblich. Sie haben sogenannte Kompensationsgeschäfte gemacht. Auch die Industrie, die produziert, musste nicht mal Rohstoffe haben. Und die Rohstoffe mussten sehr oft auch importiert werden und mussten gekauft werden. Und dafür brauchte man Devisen, und das bedeutete damals nach der Golddeckung Gold, und das hat man nicht, also konnte man das nicht machen. Und dann ist man dazu übergegangen, mit den Ländern, denen es ähnlich ging wie uns, beispielsweise mit der Sowjetunion, aber auch mit anderen, haben wir riesige Kompensationsgeschäfte gemacht. Da gab es nur Verrechnungseinheiten. Wir haben den Russen Industriegüter geliefert. Nicht? Unsere Soldaten sind mit Ziffernrohren von Zeiss erschossen worden, die uns zuvor, die zuvor an die Sowjetunion geliefert worden sind zum Beispiel. Und die haben uns Getreide geliefert. Können wir uns mal dahingestellt sein lassen, wem sie das dort abgenommen haben, irgendwo in Kasachstan. Aber sie haben uns das notwendige Getreide geliefert. Und es ist kein Geld geflossen. Und bis zur letzten Minute, am letzten Tag noch, bevor die Kriegshandlungen anfingen, sind noch die Getreidezüge aus den Kompensationsgeschäften in das Deutsche Reich gerollt. Und auch die DDR hat später Kompensationsgeschäfte gemacht, komme ich auch noch zu sprechen. Das wird ein langer Tag heute, aber wir machen dann mal eine Pause zwischendrin. Aber damit darf ich jetzt erstmal meinen Faden nicht verlieren. Ist noch genug Saft auf der? Ja, eine Stunde. Noch, eine Stunde haben wir. Eine Stunde haben wir. So. Also Kompensationsgeschäfte, wo man gar kein Geld brauchte. Man hat sich das, was man, wo man Devisen eigentlich hätte ausgeben müssen, hat man doch was getauscht. Und zum Tauschen haben wir immer was gehabt. Und dann hatten wir natürlich noch folgende Situation. Und wenn ich immer sage, die übrig gebliebenen Herren Nationalsozialisten, die glauben, man könne das alles nochmal genauso machen, die irren sich. Weil nämlich ein wesentlicher Umstand des Umfeldes, der heute gegeben war, heute nicht mehr gegeben ist. Die ganze Welt hat einen Bedarf an deutschen Rüstungsgütern gehabt. Alle wollten sie unsere Waren, sie haben nur darauf gewartet, dass sie die bekommen. Und da konnte man natürlich mit einem ausländischen Kunden verhandeln. Da konnte man dann auch noch mal ein bisschen Vorkasse leisten. Oder du musst sehr schnell zahlen, dann konnte man wieder zu dem deutschen Produzenten sagen, das ist gesichert, die Kohle kommt, nicht? Wir liefern aus und dann kriegst du dein Geld und dann wirst du bezahlt. Aber es ist auch Sicherheit drin. Das heißt, wir haben kein Gold gebraucht, sondern wir haben mit unseren Wirtschaftsgütern, die wir produzieren konnten, weil unsere Privatwirtschaft das leisten konnte, haben wir die ganze Welt versorgt mit hochwertigen Rüstungsgütern und da sind natürlich dann auch Devisen reingekommen und da konnte sich dann mit der Zeit die Wirtschaft langsam normalisieren und erholen. Das war sozusagen der wesentliche Schlüssel zum Erfolg. Und noch was sage ich schnell dazu, bevor wir dann zur Kriegswirtschaft kommen, das aber erst nach der Pause. Es gab nicht nur so ein Kommissariat für Preisbildung, die dafür gesorgt haben, dass da keiner wuchern kann, dass die Preise nicht stiegen. Es gab auch noch etwas Interessantes, nämlich auch ein Dezernat oder Kommissariat, wie man das nennen will. Dort liefen, ähnlich wie beim Arbeitsamt, oder sagen wir erstmal das, auch das Arbeitsamt ist eine Erfindung der Nationalsozialisten. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Bundesanstalt für Arbeit hat aber andere Gründe. Wird nicht mehr gebraucht. Aber es hat jahrelang sehr gut funktioniert. Wo wären wir auch in der Nachkriegszeit bei unserem Wirtschaftswunder, wenn wir das Arbeitsamt nicht gehabt hätten? Das war deren Erfindung. Die wussten, dass man auch die Arbeitskräfte an die richtige Stelle dirigieren muss. Da gab es Fabriken, die bestimmte Facharbeiter brauchten. Und ich wusste, wo sie hernehmen sollten. In einem anderen Landesteil waren die vorhanden, aber die entsprechende Industrie war jetzt nicht da, aber die waren frei. Und dann ist es über das Arbeitsamt vermittelt worden. Der Suchende hat den gefunden, ist ihm gleich vermittelt worden. Nicht so wie heute, wo der praktisch bloß ein paar Links kriegt und dann kann er nach Hause gehen, kann sich das selber rausgoogeln, sondern der wurde beraten, wurde vermittelt. Und der was gesucht hat, hat seine Arbeit bekommen, und der den Arbeiter gesucht hat, der hat ihn auch gefunden. Und so wie das Arbeitsamt funktioniert hat, gab es eine weitere Dienststelle, die das Gleiche gemacht hat mit der Auftragsvergabe. Nachdem nun alles von oben her dirigistisch bewirtschaftet war, hat es ja Sinn gemacht. Dann haben nämlich die Industriellen, alle Produktionszweige, haben dann immer Meldungen gemacht über ihre Auslastung und über ihre Kapazität. In Berlin wussten die ganz genau, mit welchen Maschinen die einzelnen Industrien